Als ich Heiner Müller 1976 in Ostberlin interviewte, Germania, Tod in Berlin und Mauser waren längst geschrieben, aber noch nicht veröffentlicht, Müller hatte die Petition noch nicht unterschrieben, habe ich ihn in einem längeren Interview gefragt, ob das Geschäft des Dramatikers schwerer geworden sei, warum er zum Beispiel keine Stücke aus der Produktion mehr schriebe. Na, Emma hängt sicher mit meinem Alter zusammen und mit Grunderlebnissen oder Bedürfnissen, die aus Grunderlebnissen kommen. Und ich brauche auf jeden Fall immer Stoffe, die sehr viel die Spannung enthalten oder einen großen Spannungsbogen, wenn Sie wollen. Das ist natürlich leichter zu finden in Zeiten, wo die Konfrontationen offener und direkter sind, wo Konflikte unmittelbarer ausgetragen werden. Seit 1961 ist das alles sehr viel vermittelter. Und da ist es von meiner Biografie her oder von meinen Bedürfnissen her einfach zunächst schwerer, dafür Techniken zu finden, daraus Theater zu machen. Und das ist an sich auch schwieriger, natürlich über einen Ehestreit ein Stück zu schreiben. Besonders wenn man in der deutschen Dramentradition oder von dieser Tradition geprägt ist. Also von Shakespeare ist ja insofern auch ein Deutscher bis Brecht. Inzwischen ist das große Stück Germania aufgeführt worden, in München, nicht in Ost-Berlin, wo man inzwischen immerhin einige der älteren Stücke Müllers nachgeholt hat, die Schlacht zum Beispiel, die Bauern, den Philoktet. Ich habe Heiner Müller in diesem Frühjahr, kurz bevor er wiederum für einige Monate in die USA geflogen ist, nach den Gründen für diese Verspätung gefragt. Sicher hat es einmal damit zu tun, dass die Geschichte etwas langsamer läuft oder gelaufen ist, als man sie sich vorstellt als Dramatiker, und dass die Bedürfnisse von Leuten, die Stücke schreiben, und von Theatern, die Stücke spielen, auch von Leuten, die Stücke sehen wollen, immer mehr auseinandergehen. Das ist auch ein Grund, warum ich im Moment eigentlich keinen rechten Sinn darin sehe, in den nächsten 2 Jahren weiter Stücke zu schreiben. Dass er nun eine Zeit lang keine neuen Stücke mehr schreiben wolle, das war immerhin als Absicht so erstaunlich, dass ich weiterfragte, wie er seine letzten Stücke im Verhältnis zu den früheren sähe. Ja, einmal hängt es sicher zusammen mit dem zunehmenden Abstand zum Geschichtsprozess bei mir und mit der Verlangsamung des Geschichtsprozesses. Dann andererseits kann man es auch als eine Reihe betrachten, die eben mit Hamlet-Maschine wirklich zu Ende ist. Eine zunehmende Reduzierung eines Themas und vielleicht auch ein Realitätsschwund in der Beschreibung oder in der Art der Beschreibung. Und Hamlet-Maschine ist ja schon eigentlich kein Stück mehr, sondern nur die Unmöglichkeit, beschreibt nur die Unmöglichkeit, ein Stück zu schreiben. 3. Scherzo. Universität der Toten. Gewisper und Gemurmel. Von ihren Grabsteinen, Kathedern aus werfen die toten Philosophen ihre Bücher auf Hamlet. Galerie, Ballett der toten Frauen. Die Frau am Strick, die Frau mit den aufgeschnittenen Pulsadern und so weiter. Hamlet betrachtet sie mit der Haltung eines Museums, Theaterbesuchers. Die toten Frauen reißen ihm die Kleider vom Leib. Aus einem aufrecht stehenden Sarg mit der Aufschrift Hamlet I treten Claudius und als Hure gekleidet und geschminkt Ophelia. Striptease von Ophelia. Ophelia. Willst du mein Herz essen, Hamlet? Lacht. Hamlet, Hände vorm Gesicht. Ich will eine Frau sein. Hamlet zieht Ophelias Kleider an, Ophelia schminkt ihm eine Hurenmaske, Claudius, jetzt Hamlets Vater, lacht ohne Laut, Ophelia wirft Hamlet eine Kusshand zu und tritt mit Claudius, Hamlet Vater, zurück in den Sarg. Hamlet in Hurenpose. Ein Engel, das Gesicht im Nacken, Horatio. Tanzt mit Hamlet. Stimmen aus dem Sarg. Was du getötet hast, sollst du auch lieben. Der Tanz wird schneller und wilder. Gelächter aus dem Sarg. Auf einer Schaukel die Madonna mit dem Brustkrebs. Horatio spannt einen Regenschirm auf, umarmt Hamlet. Erstarren in der Umarmung unter dem Regenschirm. Der Brustkrebs strahlt wie eine Sonne.